Schön, was für dich denk, ist ein Wegbereiter. Er ist der, die Dinge lenkt, er ist dein Herr und Meister. Quälst dich so zur Arbeit, auf fürs ihn zu schaffen gehen. Er wacht über dein armes Haupt, doch du kannst ihn nicht sehen. Doch wir sehen, wie er sein Verlitzkämpfer verstecken. Ja, wir sehen, wie er hier sei. Ja, es naht unser Tag bereit in die Ketten. Und der Tag ist nicht, weil die Gläser stehen bereit. Ich Tag ein Tag aus, ihm horcht die halbe Welt. Die Habgier ist seine Seele, der beste Freund das Geld. Er ist die Menschheit ungemeint und stürzt er sie in Kriege. Sein Maul, das tut nie Wahrheit kund, er schuf nur als Intrige. Doch wir sehen, wie er sein kann, ist kein Verstecken. Ja, wir sehen, wie er hier sein. Ja, es naht unser Tag erreicht in die Ketten. Und der Tag ist nicht, weil die Gläser stehen bereit. Glaub nicht, es sei ein Kinderspiel, wenn du dich widersetzt. Völker werden abgeschlachtet, Länder besetzt. Er droht auf seinen hohen Ross, dient doch sein Geschick. Doch bald wird er von diesen fallen und bricht sich sein Genick.